Erster zu den Abteilungen der Torhüter gehörten die Korahiter, wobei Meselemja, der Sohn von Kore, eine wichtige Rolle spielte. Zweiter Meselemja hatte mehrere Söhne, von denen Sachaja der Erstgeborene war, gefolgt von Jediael, Sebadja und Jadnil. Dritter seine weiteren Söhne hießen Elam, Johanan und Eljönai, die ebenfalls zu dieser Familie gehörten. Vierter auch Obed-Edom hatte viele Söhne, nämlich Semaja, Josabad, Jo, Sachar und Netanil. Fünfter zu seinen Söhnen gehörten außerdem Amiel, Issachar und Pegoletai, weil Gott Obed-Edom reich gesegnet hatte. Sechstes sein Sohn Semaja hatte ebenfalls Söhne, die in ihrer Familie führten, da sie sehr tüchtige und starke Männer waren. Siebter die Söhne von Semaja hießen Otne, Rephael, Obed und Elsabad, sowie deren Brüder Elihu und Semachja, die alle als fähig galten. Achter alle diese Männer stammten von Obed-Edom ab und waren zusammen mit ihren Verwandten sehr geschickt im Dienst, insgesamt 62 Personen. Neunter Meselemja hatte ebenfalls eine Gruppe von 18 Söhnen und Brüdern, die alle als tüchtige Leute bekannt waren. Zehnter Hosa aus der Familie Merari hatte Simri als Oberhaupt ausgewählt, obwohl dieser nicht der Erstgeborene war. Elfter weitere Söhne von Hosa waren Hilkia, Tebalja und Sachaja, so dass seine Familie insgesamt 13 Männer für den Dienst stellte. Zwölfter diese Gruppen von Torhütern erhielten bestimmte Aufgaben im Tempel des Herrn, genau wie es auch bei ihren anderen Verwandten üblich war. 13. Sie warfen das Los für jedes einzelne Tor, damit die Aufgaben gerecht zwischen den jungen und alten Familienmitgliedern verteilt wurden. 14. Das Los für das Osttor fiel auf Selemja, während sein kluger Sohn Sachaja durch das Los die Verantwortung für das Nordtor erhielt. 15. Obed-Edom wurde das Südtor zugeteilt und seine Söhne bekamen die Aufgabe, das Vorratshaus des Tempels zu bewachen. 16. Hosa erhielt das Westtor und das Salliche Tor an der Straße, wobei die Wachen direkt nebeneinander postiert waren. 17. Jeden Tag standen 6 Leviten am Osttor, jeweils 4 am Nord- und Südtor sowie 2 Wachen am Vorratshaus. 18. Am westlichen Gebäude waren 4 Männer für die Straße und 2 weitere für den Bereich des Papa zuständig. 19. Dies waren die verschiedenen Abteilungen der Torhüter, die aus den Familien der Korahiter und Merariter stammten. 20. Andere Leviten waren dafür verantwortlich, die Vorräte des Tempels und die heiligen Geschenke zu bewachen, die Gott geweiht waren. 21. Zu den Familien, die diese Aufgaben übernahmen, gehörten die Nachkommen von Ledan, der ein Gersoniter war. 22. Die Söhne von Jehieli, nämlich Setam und sein Bruder Joel, beaufsichtigten die wertvollen Schätze im Tempel des Herrn. 23. Auch Männer aus den Familien der Amramiter, Jezariter, Hebroniter und Usiliter übernahmen wichtige Aufgaben in der Verwaltung. 24. Sebuel, ein Nachkomme von Mose, war der oberste Aufseher über alle Vorräte, die im Tempel gelagert wurden. 25. Seine Verwandten aus der Linie von Elisa reichten über mehrere Generationen bis hin zu Selomit. 26. Selomit und seine Brüder verwalteten alle Geschenke, die König David und andere Anführer dem Herrn geweiht hatten. 27. Diese Schätze stammten oft aus der Beute von Kriegen und wurden gespendet, um den Tempel des Herrn zu erhalten. 28. Alles, was Samuel, Saul, Abner und Job Gott geweiht hatten, stand unter der Aufsicht von Selomit und seinen Brüdern. 29. Aus der Familie der Jezariter wurden Kenania und seine Söhne als Beamte und Richter für Aufgaben außerhalb des Tempels eingesetzt. 30. Von den Hebronitern waren 1700 fähige Männer für die Verwaltung westlich des Jordans zuständig, um dem Herrn und dem König zu dienen. 31. Jeria war das Oberhaupt der Hebroniter, die im 40. Jahr von Davids Herrschaft als besonders tüchtige Männer in Gilead entdeckt wurden. 32. König David setzte 2700 Familienoberhäupter dieser Gruppe ein, damit sie die Stämme Ruben, Gad und Manasse in allen religiösen und königlichen Dingen leiteten.